Erster Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefziba. Zweiter, er tat, was dem Herrn missfiel, und ahmte die schlimmen Taten der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Dritter, er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete Altäre für Baal. Er fertigte auch eine Aschera-Säule an, wie es Ahab, der König von Israel, getan hatte, und betete die Sterne und Planeten an und diente ihnen. Vierter, er baute solche Altäre sogar im Tempel des Herrn, obwohl der Herr gesagt hatte, Jerusalem will ich zum Ort machen, wo mein Name wohnt. Fünfter, auch in den beiden Vorhöfen des Tempels des Herrn baute er Altäre für die Sterne und Planeten. Sechster, er ließ seinen Sohn als Opfer verbrennen, trieb Zauberei und Wahrsagerei und befragte Totenbeschwörer und Wahrsager. Er tat vieles, was dem Herrn missfiel, um ihn wütend zu machen. Siebter, er stellte das Aschera-Bild, das er angefertigt hatte, in den Tempel. Dabei hatte der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt, diesen Tempel und Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich für immer zum Ort meines Namens machen. Achter, ich werde die Israeliten nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vätern gegeben habe. Das gilt aber nur, wenn sie genau das tun, was ich ihnen befohlen habe, nämlich das ganze Gesetz befolgen, das mein Diener Mose ihnen gegeben hat. Neunter, aber sie gehorchten nicht, und Manasse verführte sie dazu, noch schlimmere Dinge zu tun als die Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Zehnter, da redete der Herr durch seine Diener, die Propheten, und sagte, Elfter, weil Manasse, der König von Juda, diese schlimmen Taten begangen hat, die schlimmer sind als alles, was die Amoriter vor ihm getan haben, und weil er auch Juda mit seinen Götzen zur Sünde verführt hat. Zwölfter, darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich werde so großes Unglück über Jerusalem und Juda bringen, dass es jedem, der davon hört, in den Ohren klingen wird. Dreizehnter, ich werde Jerusalem so genau prüfen wie Samaria und das Haus Ahabs. Ich werde Jerusalem abwischen, wie man eine Schüssel sauber wischt und sie dann umdreht. 14. Ich werde den Rest meines Volkes verstoßen und sie in die Hände ihrer Feinde geben, damit sie von allen ihren Feinden geplündert werden. 15. Das geschieht, weil sie getan haben, was mir missfällt und mich immer wieder wütend gemacht haben, von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten zogen, bis heute. 16. Manasse vergoss außerdem sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem damit gefüllt war. Das war zusätzlich zu seiner Sünde, dass er Juda verführte, das zu tun, was dem Herrn missfiel. 17. Was sonst noch über Manasse zu sagen ist, alles, was er getan hat, und seine Sünden sind im Buch der Königsgeschichten von Juda aufgezeichnet. 18. Manasse starb und wurde in seinem Grab im Garten Ussas begraben. Sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. 19. Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Mesullemet, die Tochter des Haruts aus Jotba. 20. Er tat, was dem Herrn missfiel, genau wie sein Vater Manasse es getan hatte. 21. Er ging genau den Weg, den sein Vater gegangen war, und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und betete sie an. 22. Er wandte sich vom Herrn, dem Gott seiner Väter, ab und ging nicht den Weg des Herrn. 23. Die Diener Amons verschworen sich gegen ihn und töteten den König in seinem Palast. 24. Die Landbevölkerung tötete aber alle, die sich gegen König Amon verschworen hatten. Danach machten sie seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. 25. Was sonst noch über Amon zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist im Buch der Königsgeschichten von Juda aufgezeichnet. 26. Man begrub ihn im Grab seines Vaters im Garten Ussas, und sein Sohn Josia wurde König an seiner Stelle.